1 live. Absolut Aachen. Jessica hat R&B wieder fresh gemacht. Alles andere als ein One-Hit-Wonder. Er hat fast eigenhändig bewiesen, dass R&B in Deutschland noch funktioniert. Jetzt Jessica, dieser Junge ist unfassbar. Jessica? Ja, krasser Kuss. Krass. Dieser Junge ist einfach Maximum. Man nennt ihn den Starboy. In diesem kurzen Zeitraum sowas aufzubauen, unglaublich. Wir können sehr, sehr dankbar sein, dass endlich mal wieder jemand R&B in Deutschland macht. Einer der Newcomer der letzten Jahre. Das ist halt Jay-Z. Respekt. Es gibt einfach niemanden, der es aktuell so macht wie Jay-Z. 2002 zur 52499 ist im Haus. Deutschland Starboy. Jay-Z. Der Label Jay-Z live. Alle, du brauchst das doch, gell? Babe, du sagst, dass du mich hast, aber wartest vor der Tür in deinem. Ich bin immer noch am Block, ja, mein Leben läuft genauso. Wie an dem Tag, an dem du mich bei mir sein, doch ich hab es geschafft, yeah, yeah, yeah, yeah. Siehst mich im Internet und auf Magazin von mir. Bist du nett, heimlich redest du viel über mich. Ich war doch immer korrekt. Alle! Doch du hast das nicht verdient, yeah. Und trotzdem kauf ich dir ein. My baby, yeah, yeah. Auch wenn es mir peinlich ist, für dich werde ich Mörder. Ruf mich an, wenn du alleine bist und dein Freund uns nicht hören kann. Oh Baby, ich kaufe dir einen Diamond Ring, auch wenn du zu mir scheiße bist. Baby, sweet wie Honey, doch lieb nur Money, sie pief mein Kali und geht auf Party, sie benutzt meinen Namen nur um reinzukommen, yeah. Doch sie erzählt, ich hätte mein. Du schreibst, dass du mich heute Nacht brauchst und ich Idiot, ich doch wieder mal auf. Denn sie gibt mir sloppy, bis sie 10 sich kraulen. Ich will dich einmal wiedersehen. Ja, ich will dich doch nur wiedersehen, babe. Keine andere kann mir diese Liebe geben. Ich verdräng dich mit nem Liter Bombay. Trotzdem kauf ich dir ein. Ey, auch wenn es mir peinlich ist, für dich werde ich Mörder. Ruf mich an, wenn du alleine bist und dein Freund uns nicht hören kann. Oh, babe, ich kauf für dir ein Diamond Ring. Auch wenn du zu mir scheiße bist. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ey, Aachen! Was geht? Ey, ich freue mich, hier zu sein. Das ist mein erstes Konzert dieses Jahr. Mein erstes Konzert in Aachen. Vielleicht wisst ihr, ich bin auch aus Aachen, ja, nein, ja. Freut mich sehr, hier zu sein, ja. Ich habe eine Frage an euch, Aachen. Und ich weiß, in Aachen ist das bei vielen so, ja. Wer von euch raucht Marihuana? Marihuana, Marihuana, Marihuana, Marihuana, mein Marihuana, Marihuana, Marihuana, mein Marihuana, Marihuana. Du bist mein. Wenn ich dich brauch, rufe ich unbekannt an. Hab Penny im Bauch um die 700. Milliliter, gebe ein aus, das wird unsere Nacht. Das wird. Wenn ich dir sagen würde, was ich so verberg. Wir sind so nah und doch so fern, wenn du nicht da bist. Du bist mein Mary Jane, ich weiß was. Alle zusammen, du bist mein. Marihuana, Marihuana, Marihuana, mein Marihuana, Marihuana, Marihuana, mein Marihuana, Mario, oh, yeah, yeah. Ich bekriege mich mit mir selbst oft, hoffe ich verliere und kriege, was ich verdiene, war einmal ohne Respekt, ohne Prinzipien. Heute bin ich ein, muss ich stark sein, muss ich hart sein, jeder Tag. Pada, ich will, dass kein Starlife, sondern Hardlife, jeder Tag gleich. Mario, trotzdem baue ich ein, Finger sind kalt, mach die Blüten klein. Will mich ändern, doch ich, denn es hilft mir dabei, gehört meine Blütezeit zu früh vorbei. Kopf gefickt, doch versucht, kühl zu bleiben. Oh nein, noch einmal, es hat sein. Wenn ich dir sagen würde, was ich so nah wäre. Wir sind so nah und doch so fern, wenn du nicht. Du bist mein Mary Jane, ich weiß, was in dir steckt. Du bist mein Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Marihuana, mein Mario, oh, Mario, oh, yeah, yeah, du bist mein Mary Jane, ma, ma, lauter, ma, ma, lauter, ma, ma, ey, mein Mary Jane, ma, ma, ma, ma, ma, ma, Marihuana, da. Ey, ihr seid cool auch, ne? Ey, ihr seid echt die Besten. Lass uns genauso weitermachen. Wer kennt diesen Song noch? DJ. Und sie schreibt mir nach. Wenn ich ruf, macht sie Ace so wie Riri, yeah. Sie will kein Gucci, sie will CC, yeah. Sie ist so in love, L-O-V-E. Und sie schreibt mir nach, komm und sieh mich. Wenn ich ruf, macht sie Ace so wie Riri, yeah. Sie ist so in. Sie hat Feelings für ein G und sie kann sie nicht verstecken. Heute Nacht ist sie full of. Sie nimmt viel zu viel in der Hoffnung, dass sie mich vergessen kann. Doch hat nicht ge. Ihr Herz versagt, Schmerzen, obwohl sie Tabletten nahm. Ruf mich heute an, schon zum sechsten Mal. Ich brauch dich heute Nacht bei mir, babe. Schreib sie mir überall und nimm meinen Namen im Mund, weil sie sich fühlt, yeah. Weil ich sie überall block, sehe ich überall was von ihr in meinen DMs. Weil sie immer, nenn ich sie, ist sie nett ist. Na, oh, oh, sie ist so in love, L-O-V-E. Und sie schreibt mir nach, komm, sie nie. Wenn ich ruf, mach sie Ace, so wie Riri, yeah. Sie will kein. Sie ist so in. Und sie schreibt mir, wenn ich ruf, mach sie. Yeah, yeah, sie will aus ihr. Nur weil wir, denkt sie wirklich ich. Doch die Zeit hat sich geändert wie ihr Piercing. Sie kann nur Englisch, sie sagt, come and meet me. Doch ich sag ihr, don't call me on my phone. Never ever. Noch einmal. Ich brauch dich heute Nacht bei mir, babe. Schreib sie mir überall und nimm meinen Namen im Mund, weil sie sich fühlt, yeah. Weil ich sie überall block, sehe ich überall was von ihr, mein DMs. Weil sie immer, nenn ich sie geistkrank, sie nennt's Liebe. In L-O-V, yeah, yeah. Sie ist. Und sie schreibt mir nach, komm, sieh mich. Wenn ich ruf, mach sie Ace, so wie Riri, yeah. Sie will kein Gucci, sie will CC, yeah. Sie ist so in. Und sie schreibt mir nach, komm, sieh mich. Wenn ich ruf, macht sie Ace, so wie Riri, yeah. Sie will kein. Sie ist so in love. L-O-V-E. Baby, komm und sieh mich. Sie will kein Gucci, sie will so in love. Love. L-O-V-E. Baby, komm und sieh mich. Sie will kein Gucci, sie will CC. Ey. Jawohl, Achter. Ist er echt cool drauf. Lass uns genauso weitermachen. Lass uns ein bisschen dancen. Das ist einer meiner Lieblingssongs. Lass uns ein bisschen abgehen. DJ. No. Yeah, yeah, yeah. No. Yeah, yeah, yeah. No, no, no, no, no. Kann seit Tagen nicht. Ich brauche mein. Wir haben schon drei, bin immer noch wahr. Sag mir nur wo und ich komme mit Mercedes-Benz. Ich hole dich ab, ganz. Was wär ich ohne? Was wär ich, wenn du weg wärst? Sag, was wär ich? In meinem Leben wär's, kenne keine. Alle! Gib mir das Gegengift, ich kann nicht. Baby, mich noch, dass du mich noch brauchst, dass du mich noch liebst. Hab gedacht, du wärst mein alles, doch du. Ich würd so gern glauben, dass du mich noch liebst. Aha. Dass du mich noch liebst. Dass du mich noch brauchst. Dass du mich noch. Mich noch. Katastrophal, wie du ihn shakes, Baby. Komm, ich zeige dir, wie, ey, Baby. Mach das nochmal, aber diesmal schnell. Machst du den wie du, Baby. Ja, sie will bleiben, bis. Kein Problem, bleib liegen. Ja, sie will. Wir spielen Twister in mein Bett. Ich weiß, dass du mich lieb. Aber du tust so, als wär ich dir nicht mehr wichtig. Ich kann. Gab dir alles, was ich hatte. Und im Gegenzug wollt ich, dass du. Mich lieb, ey! Ja. Mich noch, dass du mich noch, dass du mich noch. Hab gedacht, du wärst mein. Lügst mich an. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Dass du mich noch liebst. Dass du mich noch brauchst. Dass du mich noch liebst, mich noch. No, no, dass du mich noch. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Dass du mich noch. Ey, ich bin echt positiv überrascht, Mann. Das ist sehr cool. Ich freue mich. Lasst uns. Ich sehe euch. Ey, danke auch dir. Was geht? Ey, das macht echt Spaß, ja? Lasst uns genauso weitermachen. Okay, lasst uns ein bisschen. DJ, mach einfach. Yeah, yeah. Yeah, my baby bend over. Yeah, yeah, yeah. No, no, no. Ich muss alle singen. She's a bank. My baby, komm mir nicht klar. Goldbronner Haut, ihre Haare sind gelockt. Ihre Mutter ist aus Lagos, ihr Vater aus Bang. Ja, sie will mich wiedersehen. Ich meine, nein, nicht. Ihr Ex, sie ist ne. Bienen weggeboxt, der zu nah kam. Sie gehört nur. Ich weiß, ich kann sie nicht besitzen, aber trotzdem ist sie mein Ziel. Body of Leak, ich spüre den Neid, denn alle da draußen wären gerne wie wir zwei. Wir machen Love all night, Hotel. Alle! Zeig mir, was du hast, die ganze Nacht, morgen früh hab ich ein. Please don't stop us, auf und ab, baby, make. Baby, make it bend over, bend over, bend over. Baby, bend over. My baby, make it bend over. Während ich gebe, ruft der Ex auf. Macht der Vater wohl er nie im, nie im. Wie es, wenn man manchmal nicht zu. Doch diese Zeiten sind jetzt hinter uns. Heute sitzen wir im Restaurant. Yeah, yeah, yeah, yeah. Sie nicht besitzen, aber trotzdem ist sie mein Ziel. Body auf Liebe, ich spüre den Neid, denn alle da draußen werden gerne wie wir zwei. Wir nehmen Taxi, Drink and Drive. Baby Girl, er wiegst nicht mehr weit. Wir machen Love all night. Ey, my baby, zeig mir, was du hast, die ganze Nacht, morgen früher Bescheid. Please don't stop us, auf und ab, baby, make it bend over. Baby, make it bend over. Baby, make it bend over. no. My baby bend over. My baby make it bend over. No. No. Yeah. Baby bend over. I make you bend over. Na na na na. Danke, danke schön. Jawohl, Aachen. 5-2. DJ. Einmal in die Augen, Baby, bevor du mich wieder verlässt, wird es ernst, bist du wieder mal weg, sieh mir noch. Bevor du wieder verlässt, bevor du mich wieder verlässt, yeah. Baby, sieh mir nochmal in die Augen, die du so betrügst und so belügst. Du machst mich schwach immer, wenn ich dich sehe, hab ich. Sieh noch einmal in mein Herz, sieh noch einmal mein Schmerz und dann sag mir nochmal, dass du mit mir tauschst und mein Leben noch fehlt. Guck mich an und dann sag's mir, du, ja du, was das sei, dass mein Leben noch hält. Alles wird gut, alle zusammen. Sieh mir noch, bevor du mich wieder verlässt, wird es ernst, bist du wieder mal weg. Sieh mir noch in die Augen, Baby, bevor du wieder verlässt, bevor du mich wieder verlässt, wieder verkaufst und mich dann auch wieder ersetzt. Liebe missbrauchst, alles was du wolltest war gelb, lila und braun. Wegen dir kann ich dieser Welt hänge mein Blog, trinke Henny, vermiss deine Love if you let me, baby man. I just wanna fuck you like I never did. Ja, ich will dich heute bei mir haben, ich will dich bei mir haben, babe. Nur noch diese Nacht will ich dich bei mir, bevor du mich noch einmal seh mir noch. Bevor du mich wieder verlässt, wird es ernst, bist du wieder mal weg. Seh mir noch in die Augen, Baby, bevor du wieder verlässt, bevor du mich wieder verlässt, yeah. Yeah, yeah. Mich wieder verlässt, yeah, yeah. Mich wieder verlässt, yeah. Guck mal, für den nächsten Song brauche ich euch alle, dass wir alle zusammen singen. Ich muss den. Komm, DJ, gib ihm. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Sag, tust du das auch? Baby, ich lenk mich ab, ab jetzt. Na, andere Frau, denn du bist weg, weg, weg. Ja, du bist immer noch da, wo ich dich damals fand. Ich vermiss unsere so sehr. Ich weiß genau, Baby, alle. Baby, tell me, du. When you're getting asked about me, ja du wa weinst, denn du findest. Ich hab geschworen, ich werd gut zu dir sein. Ich hab geschworen, das was meins ist, ist deins. Du warst mein Herz, Baby. Alada, alada, jetzt brauch ich euch auch hin. Ich dachte, du wärst Mama, Mama, weiß. Doch es ist vorbei, ba, ba, ba, ba. Wieso fällt es dir so la, la, la, la, leicht? Einfach zu gehen, ohne dass ich dir fehle. Sag mir nur, willst du von mir low? alles gegeben. Noch einmal! La la la la la la la. When you're getting asked about me, ja du wa wa wa. Wa wa wa wa wa wa weins, denn du findest. Ich hab geschworen, ich werd gut zu dir sein. Ich hab geschworen, das was. Du warst mein Herz, babe. Ah la la la la. Ah la la la la la la la. Yeah, yeah, yeah. Ich weiß, wie es war. Baby. Wir beide verwunden im Bett. Baby, zeig mir deine Moves. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm, shake it. Beile, fang hat sie im Blut. Beile. Jetzt brauchst du euch auch gehen. Baby, komm, wir fliegen. Dann muss ich verfliegen. Dann hinterlassen wir ein Chaos. Wir uns selbst ein paar Riesen. Weil ich steig einfach in den Zoom. Ist in mir bald und nicht gut. Oder Flasche, Fuß, Champagne, Baby. Ich stell dir ein Buch. Alle! Noch nie gesehen. Ich weiß, wie es war ohne mein Baby, komm vorbei und groove. Wir beide verbunden im Bett. Baby, komm, komm, komm, shake ya. Komm, komm, komm, shake ya. Beile, fang hat sie im Blut. Baby, warum sagst du, dass du mich kennst? Und wir beide, das geht nicht schon nah. Trotzdem will ich dein Body on me, my baby, gib mir Summer. Beile, baut sie auf und ab, lass sie singen wie einmal, noch nie gesehen, so eine Show. Baby, mach es nochmal, muss anfangen. Und ich bin auf da, Baby, komm, check your butt. Ich weiß, wie es war ohne. Komm vorbei. Wir beide verwunden im Bett. Baby, zeig mir deine Moves. Komm, komm, komm, shake your butt. Butt, komm, komm, komm, shake your butt. Butt, Beile, fang hat sie im Blut. Beile, fang hat sie im Blut. Yeah, yeah, yeah. Hey. Guck mal, der nächste Song, den ich mache, ist einer meiner Lieblingssongs live zu spielen. Deswegen, Aachen, enttäuscht mich nicht. Lass uns alle genauso weitermachen. DJ! Nein, das ist falscher Song. Egal, das, okay, den Song mach ich zum ersten Mal live. Lass uns mal gucken, wie der ankommt. Ja, DJ! Yeah, yeah, yeah, yeah, Jazzy, yeah, yeah, yeah, yeah. Ich hab Geld, ich hab Louis Vuitton auf meinem, ey. Du tust es mir an, lass von dir gehen in meine. Ja, dein Booty ist hard, I want you lying on my back. Dein Booty ist hard. Baby, tell me, will you la, la, la, la, where you get. Ask about me, will you say you're my twin? Sie hat pretty face, doch sie hat kein Gesicht. Sie benutzt meinen Namen wegen Likes, wegen Klicks und Kommentar. Wie ist süß wie Sprite, Shorty macht ein Candy Rain. Baby sperrt mich ein, doch ruft mich die Polizei. No, wir. Ich hab Geld, ich hab Louis Vuitton auf meinem Körper wie Pharrell. Du tust es mir an, lass von dir gehen. Ja, dein Booty ist hard, I want you lying on my bed. Dein, ey, ey. ain't no cap, I move like this. Wer von ihnen immer Fluss like this? Ich komme allein aus der Unterschicht. Top-Chef in meiner Lunge, kick nicht, lass sie singen wie. Keiner von ihnen macht Songs like me. Ich geb deiner Abi zu Superstars. Keiner bringt sie zum Come like me. Ich hab ne Betty, die hat ne Betty, die ne Betty, ja Baby is B. Von diesen Beats hab ich many, ja very many. Hab ich Spielerin in meinem Team. Baby Girl will nicht mehr Kelly, sie will ne Sandy und dann hab ich sie. Bro Dog in my DNA. Ich hab Geld. Du tust es mir an. Ja, dein Booty is hard. I want you lying on my bed. Dein Booty is hard. Ey, stand auf, ne? Okay, was ich davor gesagt habe für den Song, was heißt hier, ja? Okay, lass alle mitsingen. DJ. Jazzy. Ich bin ein Boy, so wie Sally, yeah. Ich hab G's und Pretty B's und ich rock. Lass sitten, Baby, komm, wir machen Party, yeah. Oh, lauter. Oh, where you at? Can you call me? Komm im Club mit deinen B's und meiner Homies. Du bist bad, can you show me? Wie wir hier rauskommen, ich will mit dir homegehen, yeah. Wir machen Party, yeah. Oh, ich liebe dein Body, yeah. Can you come to me? Let me love you, yeah. My day to Saturday, oh yeah. Ja, du bist meine. Für Heiner bist du mein. Weil sie weiß, ich bin ein Real G. Wir sind mit mir feiern in meinem Tourbus. Yeah, I know you're coming with me. Shake dein Butt, baby, zähl mir deine Buchos. Sie kommen mit und sie vergisst den. Alle, ey, ich bin ein. Was? Top Boy, so wie? Ich hab G's und Pretty B's um mich rum. Lass sippen, Baby, komm, wir machen Party, yeah. Oh, I got B's, got hoes, got money, yeah. Oh, I got B's, got hoes, got money, yeah. Ey, ey, I'm young and black. Free Butt Girls in mein Kalinett. Lippen sind süß und ich schicke meine Karriere. Also mach ich mein Butt. Baby, give me Beauty VR. Alle zusammen! Lauter! Ich bin im Club mit Playboy Bunnies, yeah. Top Boy, so wie Sally, yeah. Ich hab G's und Pretty B's um mich rum. Lass hinten, Baby, komm, wir machen Party, yeah. Oh, I got B's, got hoes, got money, yeah. Oh, I got B's, got hoes, got money, yeah. Hey! I got B's, got hoes, got money, yeah. Yeah. Jawohl, Achim, ja. Ich feier euch, man. Ihr seid krass. Lass uns die Energie so beibehalten. Ich glaube, ich mach jetzt mal einen Song vom neuen Album. Lass uns alle singen. DJ! Yeah. Yeah, yeah. Jazzy, yeah. Mir wird warm, wenn ich dich seh. Allgemein System, frag mich mit wem du dich umgibst, wenn du nicht da bist. Ich ne andere Mrs., doch trotzdem vermiss ich. Ja, ich weiß, das macht keinen Sinn. Doch ich will dich schon fühlen, mein Baby, can you let me in? Nein, ich kann nichts dafür, doch du brauchst. Bitte mach leiser, ja, du bringst mich noch rum mit deinem Blick. Girl, you drive me crazy. Hol dich in mein Mercedes. Can you love me, baby? Du bist meine Lady. Girl, you make me loco. Girl, you drive me crazy. Good girl, you drive me crazy. Girl, you drive me crazy. Hol dich in mein Mercedes. Ich bin deine Mercedes. Yeah. Girl, you make me loco. Foto, ein Foto. Und schon gehörst du nur mir. Sehne, zeig es mir. Drop die anderen, wenn du mich wirklich willst. Du und ich, wir beide sind so. Girl, you drive me crazy. Position my Mercedes. Care you love me, baby. Du bist meine Lady. Girl, you make me loco. Komm, komm und shake dein Popo. Girl, you drive me crazy. Good girl, you drive me crazy. In my Mercedes. Make me look up. Can't photo. Drop me crazy. That's right. Yeah. Ey, für euren nächsten Song. Jetzt sind wir zu den Bangern angelangt, auf jeden Fall. Ihr seid eine krasse Crowd. Ich will das, was wir heute waren, für die nächsten Songs doppelt. Okay, Leute? Okay, Leute? Okay, Leute. Dann gib ihm DJ. Take it, baby, take it, baby, KO. Lauter! Lauter! Hab zwei Promille in mein. Ich denk an dich, obwohl ich das nicht darf. Deine. Ey. Doch ruf dich einfach meine. Alles zusammen. Oh, yeah, oh, oh, oh, I want your body up on mine. Oh, yeah, oh, oh, oh, baby, du fehlst so hard. Ist die Belohnung von einem. Echt und klar, komm zu mir und ich break dein Bein. Oh, komm, baby, break it. Komm, baby, shake it. Sie will mit mir nach. Rauchen Weed, Hotel Suite, ja, sie will mein Ding. Oh, komm, baby, take it. Hope you can take it. Baby, KO. Hey, take it, baby, KO. Hey, take it, baby, KO. Take it, baby. Oh, can you take it? Baby, can you grind it on me? Nimm dich nach L.A. mit. Auch wenn du das gar nicht verdienst. Baby, can you take it off, get it? Ni hao, shorty, it's blazing. Noch einmal! Oh, eh, oh, oh, ah. Baby, du fehlst so, aha. Ich weiß, dass du mich anrufst heute Nacht, yeah. Lauf von ein! Komm zu mir und ich break dein Bein. Oh, komm, baby, shake it. Sie will mit mir nach Hotel. Hotel Sweet, ja, sie will mein D, yeah. Hope you can take it, baby, can you? Noch einmal! Yeah, yeah. Lauter. Take it, baby. Yeah, yeah. Sie will auf von einem echten G. Echt und klar. Komm zu mir und ich break dein Bad. Komm zu mir und ich break dein Bad. Komm zu mir und ich. Von einem echten G. Echt und klar. Komm zu mir und ich break dein Bad. Komm, baby, shake it. Hope you can shake it, baby, can you? Ey. Erstmal danke, Aachen, ihr seid echt cool. Ich freue mich, hier zu sein. Mach einmal Applaus für euch selber. Guck mal, letzten Donnerstag kam mein neues Album. Ich frag mich, welches Song von meinem Album feiert ihr am meisten? Hä? Ich weiß nicht. Also ich persönlich feier diesen Song am meisten. alle. Rolling like a G6, baby, komm in meine Suite, Oma. Weck mich mit einem BJ, wenn ich, du weißt, ich liebe das. Baby, fuck der shit up, bis ich dreh die Boxen lauter und sie sing. I like the way you move, ulala. Baby, sei meine Begleitung heute Nacht. Ich hab Guap und das geb ich heute aus mit dir im Club. Ulala, komm zu mir, wir machen Party heute Nacht. Alle, Baby, drop it on me. Yeah, oh. Komm, lass uns von dir los, Baby, let go. Es wird so heiß wie in L.A. Sandy. Bevor I hit, drück ich auf Play, gib dir zu Akon. Baby, ich bin ein G wie 50C. Sie liebt meine Musik und schenkt ihren Party zu mein Lied. Bla bla bla bla bla, ich bin zu drunk, um noch zu labern. Sie fragt mich, willst du smoken, hau noch bisschen. Sie will Louis Vuitton auf ihrem Body. Sie will Patron ohne Mali. Baby girl, weiß, I'm the next one in Germany. Deshalb will sie noch einmal. Baby, yeah, oh. Komm, lass uns von dir los, Baby, let go. Es wird so heiß wie in L.A., Sandy. Before I hit, drück ich auf. Lauter, Baby, drop it on the. Komm, lass uns von dir los, Baby, let go. Es wird so heiß wie in L.A., Sandy. Before I hit, drück ich auf. Akon, zu Akon. Ich gebe dir zu Akon, Baby. Ah. Baby, go lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo. Jazzy. Smack that, give me some fun. Hey! Dankeschön, es hat echt Spaß gemacht. Es hat echt Spaß gemacht. Ey, dieser Scheinwerfer blendet mich so, ne? Ich sehe euch gar nicht, mach mal. Handylicht an, schon mal sehen. Wie ihr es. Jawohl, ach, Ren. Ah, okay, okay. Für den nächsten Song, wo muss ich euch sehen? Ah, da erkenne ich ein paar, ich erkenne ja ein paar Superstars. Wärst du loyal? Doch du wolltest immer Drama. Führst mich zurück, das ist dein Karma. Wärst du loyal? Hast du keine Liebe für dich selbst? Warum ziehst du meine durch den Dreck? Nein, ich kann es nicht verstehen. Ja, ich war der Letzte auf der Welt. Immer noch bei sich haben wollte. Aber du musst es ja gehen. Alle! Für dich ging ich durch die Wüste ohne Wasser. Ein einziger Anruf und ich war da. Doch jetzt bin ich nicht mehr da. Und alles kam, wie ich gesagt habe. Wärst du. Doch du wolltest immer Drama. Willst mich zurück, das ist dein Karma. Wärst du loyal? Du passt. Bist du Junk oder kiss du? Anders kann ich mir nicht erklären, warum du so bist. Oh. Ja, früher war ich dein Baby, aber jetzt vermisst du mich, weil dir keiner so geht. Baby, du weißt, lüge nicht, nicht, na. Noch einmal! Wolltest mein Zaster? Das geht auch lauter! Einziger Anruf und ich war da. Warum tu ich mir das an? Doch jetzt bin ich nicht mehr. Und alles kam wie. Wärst du? Doch du wolltest immer Drama. Willst mich zurück, das ist dein Karma. Wärst du loyal? Wären wir Superstars? Wären wir Superstars? No, yeah. Wären wir Superstars? Mein Baby, wären wir Superstars? Baby, wären wir Superstars? wären wir Superstars, wären wir Superstars. Dankeschön, Arke. Ey, ihr seid voll cool. Ich will für den Moment ein Foto machen. Komm, muss mein Kameramann. Nee. Nimm alle Hände in die Luft oder so, keine Ahnung. Arke. Arke. Stabil. Leute, danke an 1Live, dass ich hier sein kann. Danke an euch. Wir sind beim letzten Song angekommen, aber lasst uns alle gemeinsam laut mitsingen, okay? Sasa, wo bist du? Ich werd dich suchen müssen. In alle Länder verscheinen. Dass du vor meinen Augen verschwindest. Lauf jeden Weg, egal wie weit. Yeah. Wo willst du hin? Es macht keinen Sinn zu gehen. Ich hoffe und bang um dich. Ich bring dich nicht dazu, mich zu verstehen, weil ich das selbst nicht will. Ich halte dich fest, doch wo bist du? Du lässt mich los, so wie jeder es tut. Ich habe gedacht, meine Lösung wärst du, doch warst es nicht. Alle! Wo willst du hin, my baby? Lauter! Wo willst du hin, my baby? Sag, wo willst du hin, my baby? Yeah, yeah. Ich kenne nichts, das so schön ist wie Aachen. Doch in deinem Lauf und laufe zu dir, wenn du mich rufst. Baby, du tust mir nicht gut, yeah. Betäube meine Sinne mit Kelly und Bus. In meinen Gedanken bist du. Ich warte immer noch, dass du mich rufst. My baby, noch einmal. Wo willst du? Sag, wo willst du hin, my baby? Yeah. Sag, wo willst du hin, my baby? Wo willst du? Sag, wo willst du hin, my baby? Yeah. Sag, wo willst du hin, my baby? Wo willst du? Sag, wo willst du hin, my baby? Yeah. Dankeschön, Arke, danke, Eslef. Wir sehen uns nächstes Mal. Dankeschön. Baby, komm in meine Suite und mach weg mich mit einem BJ, wenn ich, du weißt, ich liebe das. Baby, fuck der shit up, pissy. Dreh die Boxen lauter. Alle, I like the way you move, ulala. Baby, sei meine Begleitung heute Nacht. Ich hab Guap und das geb ich heute aus mit dir im Club. Ulala, komm zu mir, wir machen. Baby, drop it up. Yeah, oh. Komm, lass uns von hier los, baby. Es wird so heiß wie in L.A. San Diego. Before I give you to Akon. Baby, ich bin ein G wie 50C. Sie liebt meine Musik und schenkt den Party zu mein Lied. Bla, bla, bla, bla, bla. Ich bin zu drunk, um abzulabern. Frag mich, willst du? Hab noch bisschen. Sie will Louis Vuitton auf ihrem Body, will kein Fashion. Sie will Part Tron ohne Marlin, keine Jackie. Baby girl, weiß, I'm the next one in Germany. Deshalb will ein letztes Mal lachen. Yeah, oh, komm, lass uns von hier los, Baby, let go. Es wird so heiß wie in L.A. Yeah, hier drück ich auf Play, gib dir zu. Alle, Baby, drop it on the. Komm, lass uns von hier los, Baby, let go. Es wird so heiß wie in L.A. Yeah, go, before I hit, drück ich auf Play, gib dir zu. Ey, komm. Du, ey, Karl, da Kachel! Wir sehen uns Flash im September auf Tour, Leute, wo alle vorbei. Danke! Yeah, yeah, yeah. Smack that, give me some fun. Kommt vorbei auf der Starboy Tour im September, kauft euch Tickets online. Wir sehen uns da, es wird krass. Bis dahin, peace.